بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى من هذا البيت أطلع زي المهار من هذا الشيء صرف بيت محمد صلى الله عليه وسلم. Willkommen zum dritten Unterricht über Al-Iman und über die Aqida, die Säulen des Iman. Wir sind bei der ersten Säule, beim Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und gestern haben wir, oder besser gesagt vorgestern haben wir über die vierte Frage gesprochen. Wir haben gesagt, es gibt mindestens vier Arten von Belegen, die auf die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala hinweisen. Die erste war die Fitra. Und wir sind noch dabei, wir möchten heute über die Fitra zu Ende sprechen und danach inshallah über den zweiten Hinweis, und zwar Al-Aql, der Verstand. Als wir gestern gesprochen haben über die Fitra, haben wir zuletzt ein Beispiel aus dem Koran al-Karim erwähnt, in dem Allah subhanahu wa ta'ala verdeutlicht, dass der Mensch von Zeit zu Zeit auf die Probe gestellt wird. Und dieses auf die Probe stellen gehört zur Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala. Und wir haben dazu die Ayah aus Surat Yunus 22 vorgelesen, in der es genau darum geht, dass Menschen, auch wenn sie Götzendiener sind, allerdings in Bedrängnis geraten, dann flehen sie Allah azza wa jalla ganz alleine an. Und das weist auf die folgende Tatsache hin, das ist unser nächster Punkt, inshallah, dass die Götzendiener von damals sehr wohl an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt haben. Sie haben sehr wohl an die Existenz Allahs azza wa jalla geglaubt. Und dafür gibt es zahlreiche Belege aus dem edlen Koran al-Karim. Der erste Beweis ist in der Sura al-Mu'minun in den Ayat 84 bis 89. Allah azza wa jalla sagte: "Qul لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون." Sprich, wem gehört die Erde und alles, was auf ihr ist, wenn ihr es wisst. سيقولون لله. Sie werden sagen, sie gehört Allah. أفلا تذكرون. Wollt ihr denn nicht nachdenken? Wollt ihr denn nicht bedenken? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Sprich, wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Thrones? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Sie werden sagen, Allah, sie gehören Allah. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Sprich, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So weiter. Es gibt mehrere Ayat im Koran al-Karim, die darauf hinweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Götzendiener von damals an Allah azza wa jalla geglaubt haben. Und was wir daraus eben nehmen können, ist, dass der große Glaube an die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala nicht ausreicht, um vor der ewigen Hölle gerettet zu werden. Sondern das ist eine Sache, auf die die natürliche Veranlagung des Menschen, wie wir gesagt haben, die Fitra, sowieso schon hinweist. Das heißt, die Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam wurden keineswegs entsandt, damit sie den Menschen erklären, dass es Gott gibt. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala, das war nicht das Hauptziel, sondern dass eben die Menschen, die schon an Allah glauben, an den ihren Dienst an ihn alleine verrichten. Diese Fitra, von der wir beim letzten Mal gesprochen haben, ihr könnt euch noch erinnern an das erste Abkommen, Allah in Surat al-A'raf gesprochen hat. Dieses erste Abkommen bzw. die Fitra, sind sie beweiskraft genug? Sind sie ein ausreichendes Argument den Menschen gegenüber? Das heißt, reichen diese Beweise aus, damit Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen zur Rechenschaft zieht? Oder ist diese Beweiskraft nicht ausreichend? Und die Antwort haben wir in der Aussage von Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, in Zad al-Ma'ad sagte er auf Arabisch erst einmal: يَسْتَحِيلُ فِي كُلِّ فِطْرَةٍ وَعَقْلٍ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إِلَهٌ آخَرٍ وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ لَا يُعَذِّبُ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ وَحْدَهَا. Er sagte sinngemäß, Es ist hinsichtlich der natürlichen Veranlagung eines Menschen vollkommen unmöglich und auch vom Verstand her vollkommen unmöglich, dass er an einen anderen Gott oder dass er an einen weiteren Gott glaubt. Aber trotzdem wird er, subhanahu wa ta'ala, trotzdem wird er, der Gepriesene, niemanden aufgrund dieser natürlichen Veranlagung zur Rechenschaft ziehen. Entschuldigung, er wird nicht aufgrund dessen, was sich aus der natürlichen Veranlagung des Menschen ergibt, zur Rechenschaft ziehen. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, würde er die Menschen zur Rechenschaft ziehen, die nicht an ihn glauben, weil es ist ja sozusagen natürlicherweise mitgegeben worden, von Geburt an, sogar von Vorgeburt, vor der Geburt sogar, an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben. Und Allah azza wa jal macht dies deutlich im Koran, als er sagte, وَمَا كُنَّا نُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Wir haben niemals bestraft, bis wir nicht einen Gesandten entsandt haben. Insofern gilt dieses Argument des ersten Abkommens, dieser Fitra, nur für diejenigen Menschen, die auch die Botschaft im Nachhinein erreicht haben. Und der Beweis dafür ist auch, ein weiterer Beweis, dass diese Fitra alleine bei Allah subhanahu wa ta'ala kein Grund genug ist, den Menschen deswegen zur Rechenschaft zu ziehen, ist, dass er subhanahu wa ta'ala die Menschen wie folgt beschrieben hat. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Allah hat euch aus den Bäuchen eurer Mütter hervorgebracht und ihr wusstet überhaupt gar nichts. Insofern wussten wir auch nichts mehr und keiner von uns kann sich an dieses erste Abkommen erinnern, aber die Auswirkung davon, nämlich dass die gesunde Veranlagung eines Menschen auf die Existenz Allahs subhanahu wa ta'ala hinweist, ist auf jeden Fall einem mitgegeben worden. Aber Allah azza wa jalla, der Barmherzige, wird einen aufgrund dieser Sache alleine nicht zur Rechenschaft ziehen. Hier, in dem, was wir jetzt gesagt haben, gibt es viele Beweise gegen diejenigen Menschen, die die Muslime für Ungläubige erklären, aufgrund dieses ersten Abkommens. Denn es gab Menschen oder Menschen, die sagen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sowieso schon von jedem Menschen verlangt hat, bevor er auf die Erde gekommen ist, dass er Zeugnis ablegen soll gegen sich selbst, dass Allah sein eigener Herr ist. Dieses Alastu bi Rabbikum, als Allah das gesagt hat, bin ich nicht euer Herr? Und sie sagten, Bala Shahidina, doch wir haben bezeugt. Oder wir bezeugen es. Und dieses erste Abkommen ist also kein Argument, diejenigen Menschen, die Muslime sind, aufgrund ihrer Unwissenheit zu Ungläubigen zu erklären. Dieses Abkommen alleine ist nicht Argument ausreichend dafür. Dass man sagt, Menschen sind Grund, dass man die Muslime sozusagen deswegen aufgrund dieses Abkommens für Ungläubige erklärt, die keine Chance haben, das soll damit gesagt werden, die keine Chance haben bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie die Botschaft nicht erreichen. Also mit einmal zur Verdeutlichung, damit soll gesagt werden, stellt euch vor, jemand lebt auf dieser Erde und stirbt, ohne dass ihn die Botschaft erreicht hat. Ist er deswegen ein Höllenbewohner, weil er hätte ja aufgrund seiner Fitra den Weg zu Allah finden müssen? Und die Antwort lautet nein. Denn Allah hat dies im Koran deutlich gemacht. Und die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam weisen auch deutlich darauf hin. So viel zur Fitra. Wir gehen über zur zweiten Kategorie von Beweisen, die auf Allah subhanahu wa ta'ala hinweisen. Der erste Beweis, der zweite Art von Beweis ist auf Arabisch Al-Aql, das ist der Verstand. Aqala heißt übrigens auch festbinden im Arabischen. Und deswegen heißt der Aql auch Aql, weil er hält den Menschen, wenn er einen Verstand natürlich hat, er hält ihn vor Dingen ab, die ihm nicht ziemen. Er hält den Menschen vor Dingen ab, die er, wenn er einen Verstand hat, nicht machen sollte. Sachen, die passen nicht zu einem Menschen. Wie zum Beispiel, dass er andere Menschen anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Verstand hat seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist es, nachzudenken, zu überlegen, die Wahrheit herauszufinden, zu verinnerlichen, die Schöpfung, die Allah subhanahu wa ta'ala zu verinnerlichen. Und so hat subhanallah jedes Körperteil seine eigene Aufgabe von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten. Der Verstand kann sich folgende Fragen stellen. Und so kommt er auch zum Glauben an den einen Schöpfer. Die erste Frage, die sich jeder Mensch stellen kann und auch mit seinem gesunden Menschenverstand einfach beantworten kann, ist: Alles, was existiert, alles, was es gibt, hat es etwa sich selbst gemacht? Hat es sich selbst in die Existenz gerufen? Hat es sich selbst erschaffen? Oder sind die Sachen, die um uns herum existieren, etwa zufällig entstanden? Wenn man sagen sollte, wenn jemand sagt, nein, diese Sachen haben sich alle selbst gemacht, dann sagen wir, das ist unmöglich, denn vorher waren sie nichts und nichts kann nichts machen. Deswegen kann es nicht sein, dass jemand sich selbst gemacht hat, sondern er muss gemacht worden sein. Und sollte jemand sagen, nein, diese Sachen sind alle zufälligerweise entstanden, wie das viele Atheisten sagen, so lautet die Antwort hierauf: Ebenfalls ist diese Sache unmöglich. Kein gesunder Menschenverstand, wenn er Dinge betrachtet, die noch weniger an Größe haben, Dinge betrachtet, zum Beispiel, du würdest niemals auf die Idee kommen, wenn du ein Gebäude siehst oder ein Auto siehst oder ein Flugzeug siehst, dass diese Geschöpfe oder diese Geräte oder diese Gebäude erschaffen worden sind, dass sie zufälligerweise entstanden sind. Da war ein Haufen von Materialien, da kam ein Windstoß und da hat er plötzlich dann ein Flugzeug hervorgebracht. Und das, was die Menschen sagen in Bezug auf Himmel und Erde, ist noch gewaltiger als dieses Beispiel. Ein Haufen von, stellt euch vor, das Flugzeug besteht aus wie vielen Materialien, und diese Materialien würde man alle in Rohstoffen übereinander lagern. Und jetzt wartet man, dass ein Windstoß kommt und dann entsteht dadurch eine Boeing 747, oder wie die heißt. Und diese Wahrscheinlichkeit schließt jeder gesunde Menschenverstand aus. Okay, warum, wenn es um Dinge geht, die noch unwahrscheinlicher sind, plötzlich sagen wir, dass das sein könnte durch Zufall? Und die Antwort lautet, das ist falsch. Auch wissenschaftlich gesehen ist es keine Wissenschaft, ist aufgebaut auf Erfahrung. Wissenschaft aufgebaut auf Erfahrung und auf Beweisen. Ja? Und die Erfahrung zeigt, dass das nicht möglich ist. Also wie kann es eine wissenschaftliche Argumentation sein, zu sagen, etwas ist durch Zufall entstanden und aus dem Nichts auch noch dazu. Und daraus wissen wir, oder daraus lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer ist. Außer ihm gibt es keinen anderen Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Und Allah hat im Koran darauf hingewiesen, dass wenn er derjenige ist, der alles erschaffen hat, dann ist er auch derjenige, der es alleine verdient, angebetet zu werden und angebetet werden muss deswegen, dass man sich vor ihm niederkniet und vor ihm erniedrigt. Denn manche Leute sagen, ich glaube an Allah und ich glaube an seine Existenz, aber ich sehe es nicht ein, dass ich mich für ihn erniedrigen soll. Ich sehe es nicht ein, warum ich ihn anbeten sollte. Ja, und das ist, wie gesagt, diese Person ist natürlich ein Kafir, zweifellos, weil sie es abgelehnt hat, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Und deswegen immer noch, das ist, wie wir bereits mehrmals gesagt haben, aus dem Glaubensbekenntnis, Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, ergibt sich automatisch auch, dass du das, was du gesagt hast, umsetzt, wenn auch nicht auf die hundertprozentige Art und Weise, aber zumindest gibt es Dinge, die du unbedingt umsetzen musst, beziehungsweise dringend vermeiden musst, wenn dieses Glaubensbekenntnis vom Herzen gekommen ist. Ansonsten kann es nicht sein, dass ein Muslim sagt, ich bin ein Muslim, aber er sagt, aber ich sehe es nicht ein, warum ich Allah anbeten soll. Dann hat er nicht verstanden, was er vorher bezeugt hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran Al-Karim, das ist die Sura Vers 165 in der Sura Yunus. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Sag, schaut, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Also Leute suchen nach Beweisen, nach Zeichen, um an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben. Schaut, was in den Himmeln, was auf der Erde ist. Aber die Zeichen, die Warnungen, werden den Leuten, die nicht glauben, nichts nützen. Insofern, die Geschwister, derjenige, der glauben will, er sieht darin Beweise. Und derjenige, der schon glaubt, werden diese Beweise den Iman, seinen Iman stärken. Und es gibt viele Beispiele dafür, dass diejenigen Menschen, Entschuldigung, ich meinte Surat Yunus 101. Barakallahu fiik. Ich meinte Surat Yunus, Vers 101. Es gibt viele Menschen, liebe Geschwister, die Wunder gesehen haben in der Vergangenheit und trotzdem nicht geglaubt haben. Also, seht ihr, es ist eine Sache des Herzens in erster Linie. Der Mensch sucht überhaupt nach der Wahrheit oder nicht. Das Beispiel kennen wir aus dem Koran al-Karim, auch besonders bei den Kindern Israels. Die Kinder Israels, die damaligen Juden, aber natürlich Juden, je nachdem, wenn sie geglaubt haben, waren sie eigentlich Muslime. Sie haben Wunder gesehen bei Musa a.s., die neuen Zeichen und Plagen, die gekommen sind, ja, und vieles andere, die Gesetzestafeln, die Musa a.s. bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala, viele andere Beweise und Wunder haben sie gesehen, trotzdem haben sie den Glauben, viele von ihnen, verweigert. Das heißt also, es geht nicht um das Wunder an sich. Das Wunder, natürlich kann es ein Zeichen sein, dass die Menschen glauben. Zweifellos. Das ist ein gewaltiges Zeichen. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht darum, der Mensch, will er überhaupt glauben oder will er nicht glauben? Denn Allah sagt auch in dieser Ayah, wenn das gar nicht dein Ziel ist, wenn jemand sagt, ja, gib mir doch ein Wunder und er hat aber gar nicht vor, es ist gar nicht, er sucht gar nicht nach der Wahrheit, dann werden ihm auch nicht die Zeichen, die es im Himmel gibt, alle helfen. Und Allah sagt in Surat Al-Imran, in Vers 190, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Das heißt, wahrlich, in der Schöpfung von Himmel und Erde und im Wechsel von Nacht und Tag sind Zeichen für wen? Sind Zeichen für, nicht für jedermann, sondern für Menschen, die Verstand besitzen. Al-Bab ist der Plural von Lub, und der Lub ist der Aql. Und genau, wir reden ja gerade über den Aql, über den Verstand. Das heißt also, wenn der Mensch seinen Verstand benutzt, kommt er sehr einfach zur Wahrheit. Wenn er ihn ausschaltet, und wir werden gleich sehen, warum manche Menschen ihn ausschalten, dann natürlich wird der Mensch nicht zur Wahrheit kommen. Und das ist genau das Problem. Sobald der menschliche Verstand ausgeschaltet wird, und dieser menschliche Verstand, den hat Allah einem gegeben, damit man auf dieser Welt lebendig ist. Denn lebendig sind nur diejenigen, die Allahs gedenken. Diejenigen, die Allahs nicht gedenken, sind wie tote Menschen. Damit jemand auf diese Erde, der Verstand führt dazu, dass man auf dieser Erde lebendig ist und dass man im Jenseits auch glücklich ist, zufrieden ist. Ansonsten, wenn man diesen Verstand ausschaltet, dann wird der Mensch sinken auf eine Stufe, die sogar niedriger ist als die Stufe von Tieren, wie Allah im Koran gesagt hat. Er sagte, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. Wir haben für die Hölle viele Jinn und Menschen erschaffen. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht nachdenken oder verstehen. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. Sie haben Augen, mit denen sie aber nicht sehen. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Sie haben Ohren, mit denen sie aber nicht hören. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Jene sind wie das Vieh. Nein, sie sind noch weiter abgeirrt. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Jene sind die Unachtsamen. Und warum sind sie weiter abgeirrt als das Vieh? Weil das Vieh, Allah hat es so erschaffen ohne Verstand. Aber der Mensch wurde mit Verstand erschaffen und der benutzt ihn dann nicht. Das ist zweifellos unwahr. Was ist der Grund, warum viele Menschen ihren Verstand abschalten und sozusagen dadurch nicht zur Erkenntnis kommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gibt? Die Antwort haben wir im Koran Al-Karim. Allah sagte, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Wenn zu ihnen gesagt wird, folgt dem, was Allah herabgesandt hat. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Sie sagten, vielmehr folgen wir dem, worin wir unsere Väter vorgefunden haben. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Was denn? Auch wenn ihre Väter nicht begriffen haben und nicht rechtgeleitet waren. Diese Aya ist in Surat Al-Baqarah, Aya Nummer 170. Aus dieser Aya ergibt sich genau der Hauptgrund, warum Menschen ihren Verstand ausschalten. Es ist das, was man im Arabischen als Taqlid bezeichnet. Taqlid bedeutet Nachahmung, Nachmachen. Gemeint ist hier ein blindes Nachahmen, ohne den Verstand zu benutzen. Denn der Taqlid an sich, das Nachahmen an sich, kann eine sehr, sehr gute Sache sein, kann aber auch eine sehr, sehr schlechte Sache sein. Ich gebe euch zwei Beispiele dafür. Das erste Beispiel, wenn der Taqlid eine sehr, sehr gute Sache ist, wenn es um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht und wie er Allah angebetet hat. Da ist der Taqlid eine wunderbare Sache. Weil du sollst den Propheten sallallahu alaihi wasallam genau so nachmachen, wie er es dir vorgemacht hat. Aber katastrophal ist es, wenn man Taqlid macht, das heißt jemanden nachahmt, der es nicht verdient, dass man ihn nachahmt. Und wie kannst du wissen, ob jemand es verdient oder nicht? Das ist eben der Verstand. Dafür musst du eben deinen Kopf benutzt. Und das ist eben genau die Sache, deswegen Taqlid an sich, das Nachahmen, zum Beispiel eines Alims, eines Gelehrten, Ahl Sunnah, das ist eine Sache, die auch wiederum, es kann sein, sie ist gut, es kann sein, sie ist schlecht. Nur in Bezug auf Propheten sallallahu alaihi wasallam als Menschen, sollst du ihm in allen Dingen nachmachen, ohne Wenn und Aber. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also alle anderen Menschen musst du aufpassen, musst du deinen Verstand benutzen. Jeder Mensch kann sein, er macht was falsch. Egal wer es ist. Außer den Propheten, eben, wie wir gerade eben gesagt haben. Der Verstand, liebe Geschwister, ist gerade bei Aqidah-Angelegenheiten sehr, sehr wichtig einzuschalten. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala viele Ayat im Koran, wie einige, die wir gerade eben vorgelesen haben, offenbart, die den Verstand des Menschen angehen. Denn bei der Aqidah, liebe Geschwister, ist es ein Problem, oder besser gesagt, kann es problematisch sein, wenn man nachahmt. Wenn man nachahmt bei Aqidah-Angelegenheiten, ich rede jetzt nicht von einfachen Angelegenheiten, Aqidah-Angelegenheiten, die sekundär sind. Ich rede von primären Angelegenheiten, durch die Existenz Allahs. Jemand macht seinem Vater nach, glaubt nicht an Allah, weil sein Vater auch nicht an Allah geglaubt hat. Und der andere glaubt an Allah, weil sein Vater auch an Allah geglaubt hat. Das ist ein Taqlid, der teilweise problematisch sein kann. gibt eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, ob der Islam einer Person, die einfach nur nachgemacht hat, ja, angenommen wird oder nicht. Aber das ist eine andere Thematik. Ja. Aber wichtig ist hier zu wissen, dass jeder Mensch, auch wenn er als Muslim erzogen worden ist, er soll wissen, warum er Muslim ist. Er soll wissen, warum es keinen Gott gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn er das weiß, Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Gewissheit geben. Dann sagte, dann gibt es eine weitere Sache, auf die der Verstand, liebe Geschwister, hinweist. Oder besser gesagt, das haben wir schon erwähnt, noch ein zusätzliches Beispiel dazu. Und das ist das Beispiel der Kausalität. Das Gesetz der Kausalität. Das Gesetz der Kausalität besagt, dass es nichts gibt, das verursacht worden ist, ohne dass es einen Verursacher gibt. Darüber haben wir beim letzten Mal unter anderem schon gesprochen. Und ein Hirte, ein Kamelhirte, sagte einmal Folgendes. Und das ist eine Aussage eines einfachen Beduins oder Hirtens, der ohne viel zu studieren gewusst hat, dass es Allah subhanahu wa ta'ala geben muss und sogar noch etwas mehr als das. Er sagte, auf Arabisch sagt man, oder auf Deutsch, der übersetzt heißt es, dumm weist auf das Kamel. Wenn du irgendwo läufst und du siehst dumm, das ist der Code eines Tieres, nennt man dumm. Okay? Er sagt, dumm weist darauf hin, dass da ein Kamel gewesen ist. Die Spur weist auf den Weg. Dann sagt er, auf wen weist der Himmel und seine Sterne und die Erde mit all ihren Wegen, wenn nicht auf den Allwissenden und Allkundigen? Und warum habe ich gesagt, dass er noch mehr herausgefunden hat? Warum? Weil er aus seiner Überlegung auch zu Eigenschaften des Schöpfers gekommen ist. Denn ist doch logisch, dass das Wissen, was jemand in eine Schöpfung hereingesteckt hat, wenn du etwas herstellst, wenn du etwas baust, ein Auto baust, dann steckt in diesem Auto Wissen drin. Und es weist darauf hin, dass diejenigen, die dieses Auto gebaut haben, mindestens so viel Wissen haben, um dieses Auto zu bauen. Sonst hätten sie es niemals gebaut. Also auch Allah subhanahu wa ta'ala, das, was du sehen kannst, weist auf sein unglaublich großes Wissen hin. Und deswegen hat er gesagt, weisen dann nicht der Himmel, die Sterne und die Erde mit all ihren Wegen auf den Allwissenden und Allkundigen hin? Zweifellos ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Gesetz der Kausalität schon im Quran al-Karim erwähnt, indem er sagte in Surat At-Tur, in der 35. Ayah, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَنْهُمُ الْخَالِقُونَ. Wurden sie etwa aus dem Nichts erschaffen? Oder sind sie sogar selbst die Schöpfer? Wenn sie etwa behaupten, dass sie selbst die Schöpfer sind? Das wurde damit gesagt. Es gab in der Geschichte ein Ereignis. Und zwar hat man einmal in der Nähe einer Stadt in Ägypten, die Stadt oder die Ortschaft heißt Luxor, dort in der Nähe hat man einmal eine komplette Stadt unter der Erde gefunden. Also aufgegraben wurde diese Stadt. Vollkommen, es war zu und man hat eine gesamte Stadt unter der Erde gefunden. Dann sind die ganzen Wissenschaftler von überall her gekommen und haben natürlich angefangen, diese Stadt zu bewundern und sie haben die Stadt fotografiert und sie haben sie haben die Sachen untersucht und sie haben sich die Frage gestellt, wer hat diese Stadt gebaut und zu welcher Zeit wurde sie gebaut und wer war der Führer in dieser Stadt und so weiter und so fort. Wer hat diese ganzen Statuen hergestellt? Und keiner von ihnen ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, naja, es kann ja sein, dass diese Stadt von alleine entstanden ist, ohne dass dort irgendein Mensch gelebt hat. Und das wir wissen eben, dass das nichts eben nichts erschafft. Deswegen heißt es nämlich auch nichts. Und wenn solche Wissenschaftler, die teilweise ja auch Atheisten sind, einmal ihren Verstand benutzen würden für auch andere Angelegenheiten, das heißt auch nicht nur für die Sachen, die sie untersuchen, sondern auch für die gesamte Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, dann wüssten sie, dass Allah die Wahrheit gesprochen hat in der folgenden Ayah, لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Die Schöpfung, der Himmel und der Erde ist größer, ist wirklich größer als die Schöpfung der Menschen. Doch die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. Und auch die Ulama von damals haben die Atheisten sozusagen mit Argumenten totgeschlagen, mit diesem Kausalitätsprinzip. Ja? Es gab wir kennen den Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Es gab damals eine Sekte, die hieß As-Sunniyya aus Indien. Und manche von ihnen sind zum Imam gekommen und haben ihn versucht zu überzeugen, dass es keinen Gott gibt. Und sie haben sich verabredet eines Tages. Und als sie sich dann getroffen haben, sah der Imam nachdenklich aus und hat nachgedacht und haben sie gefragt, worüber denkst du denn gerade nach? Er sagte, ich denke gerade an ein Schiff, das mit Waren voll beladen ist, alleine durch das Meer fährt, an einen Hafen ankommt und dann entlädt sich sozusagen die Ware von alleine, ohne dass es dort Lastträger gäbe, und das Schiff ist ohne Kapitän durch das Meer gefahren und an sein Ziel angekommen. Und die Leute sagten zu ihm, bist du denn noch bei gesundem Menschenverstand? Sowas ist unvernünftig, ein Schiff ohne Kapitän und ohne Lastenträger. Sowas kann man nicht glauben. Und der Imam sagte eben, und ihr glaubt trotzdem, dass Allah, dass Himmel und Erde und die Sonne und der Mond und die Berge und die Bäume und die Tiere und die Menschen, alle gibt es, ohne dass sie erschaffen worden sind. Und sie wurden mundtot gemacht, weil sie auf dieses Argument keine Antwort finden. Und aus diesen Geschichten gibt es natürlich zahlreiche. Es gibt noch eine weitere schöne Erzählung. Einmal war ein Kind in der Schule bei seinem Lehrer. Das heißt, der Lehrer hat Unterricht gehalten und es war ein Kind aus der dritten, vierten Klasse in diesem Bereich. Der Lehrer, er war ein Atheist und er hat zu seinen Schülern gesagt, es war schon die sechste Klasse, er sagte zu ihnen, könnt ihr mich sehen? Sie sagten ja. Dann sagte er, dann gibt es mich also. Dann sagte er, seht ihr diese Tafel? Sie sagten ja. Sagt er, also gibt es die Tafel. Dann sagte er, seht ihr den Tisch? Sie sagten ja. Dann sagte er, also gibt es auch den Tisch. Dann sagte er, seht ihr Allah? Sagten sie nein. Dann sagte er, dann gibt es Allah eben nicht. Daraufhin ist ein intelligenter Schüler aufgestanden und hat gesagt zu den anderen Schülern, könnt ihr den Verstand eures Lehrers sehen? Sie sagten nein. Dann sagte er, dann hat eben unser Lehrer keinen Verstand. Und daraus lernen wir, liebe Geschwister, dass der Verstand des Menschen absolut eingeschränkt ist. Und zwar, wie Allah es wollte. Das, was wir begreifen können, können wir begreifen. Wir alle wissen heutzutage, alhamdulillah, dass es Dinge gibt, die wir nicht sehen können. Die Luft, das Einfachste. Keiner von uns kann die Luft sehen. Und jeder von uns weiß, dass es sie gibt. Dass die Elektronen, jeder von uns weiß, dass sie die gibt. Keiner hat sie jemals gesehen. Und viele andere Dinge. Und wieso sollte es denn nicht auch den Dschinn geben? Wieso sollte es dann nicht auch Engel geben? Ja, den Schöpfer sowieso, subhanahu wa ta'ala. Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen eingeschränkt erschaffen. Sogar seine Augen sind eingeschränkt. Nicht nur der Verstand, auch seine Augen. Er kann nicht einmal sehen, was hinter einer Wand ist. Und manchmal können wir sehen, was hinter einer Wand ist, wenn sie durchsichtig ist. Okay? Insofern, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten erschaffen. Genauso die Ohren. Die Ohren, wir können bestimmte Dinge, wenn die Lautstärke eine bestimmte Dezibelzahl nach unten erreicht hat, wir können das nicht mehr hören. Und Alhamdulillah können wir das nicht hören. Stellt euch mal vor, du schläfst nachts und du hörst, wie die Ameisen laufen. Dann könntest du nicht mehr schlafen nachts. Okay? Und deswegen, das ist eine Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir eingeschränkt sind. Deswegen für uns Menschen ist dieser eingeschränkt sein teilweise besser. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß alles. Und er ist, in, was seine Sicht angeht, uneingeschränkt. Und er ist, subhanahu wa ta'ala, in jeglicher Eigenschaft vollkommen. Er sagt über sich selbst, subhanahu wa ta'ala, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Ihn erreichen die Blicke nicht, aber er erreicht die Blicke. Oder ihn umfassen, besser gesagt. Adraka, bessere Übersetzung, korrekte Übersetzung ist, ihn umfassen die Blicke nicht, aber er umfasst die Blicke. Er sieht alles, subhanahu wa ta'ala, aber wir Menschen, wir können, deswegen sagt man im Deutschen, soweit das Auge reicht. Für eine sehr weite Entfernung. Aber das Auge reicht auch nicht überall hin. Insofern, liebe Geschwister, nur weil man etwas nicht sehen kann mit dem Verstand, heißt es nicht, dass es nicht gibt. Und jetzt noch eine letzte Nasiha, bevor wir enden. Es ist ganz wichtig auch zu wissen, dass wenn man diskutiert mit anderen Menschen, gerade zum Beispiel jetzt mit Atheisten, weil wir gerade bei diesem Thema sind, darf man sich nicht verlieren beim Diskutieren. Weil ganz entscheidend ist, will diese Person die Wahrheit wissen oder will sie die Wahrheit nicht wissen? Wenn sie die Wahrheit wissen will, dann muss man schrittweise vorgehen und nicht springen von einem Thema zum anderen. Und man fängt an mit der Fitra. Und wenn er das mit der Fitra nicht begreift oder du kannst es nicht erklären oder was auch immer, dann gehst du über, meinetwegen, zum Verstand. Je nachdem, was diese Person überzeugen wird. Okay? Aber was ich damit sagen will, ist, es kann sein, dass ein Mensch sich nicht überzeugen lässt. Das ist sein Problem. Das heißt nicht, dass du es falsch gemacht hast. Und das heißt auch nicht, dass du unbedingt dein ganzes Leben investieren musst in diese eine Person. Deswegen hat unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, eine Aya offenbart bekommen, in Surat al-Baqarah, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Wahrlich, diejenigen, die ungläubig sind, es ist gleichgültig in Bezug auf sie, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. Gemeint sind hier die Kuffar, die niemals glauben werden. Deswegen, O Muhammad, verschwende nicht dein ganzes Leben wegen einer Person. Weil es kann sein, dass Allah für ihn bestimmt hat, dass er niemals glauben wird. Insofern, investiere deine Zeit nicht in eine Person ganz allein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. وصلى الله على نبينا محمد